Dungeon steht für stumpfe Scheiße, aber cool. Alle deine Freunde hören deine Tracks und lachen nur. Deine Crews sind hinter Weltler, meine Crew ist hinter Gittern. Immer wenn ich Parts aufnehme, denken Nachbarn, es gewittert, denn meine Parts sind elektrisierend. Du bist das Produkt von Sex mit hässlichen Tieren. Du guckst Umstyling-Videos, ich hab mit schwulen Strichern Beef. Lass gucken, wie du Nuttensohn mit Kugel im Gesicht aussiehst. Bitch, ich bin ein Untoter wie Jesus. Deine Crew besteht aus schwulen Punkern und paar Emos. Ich bin gegen Stuttgart 21, oh Highway to Hell. Denn dann ging die Fahrt nach Hause auch endlich mal schnell. Steh ich auf der Bühne, feuern Cheerleader mich an. Stehst du auf der Bühne, spielst du vor einem nackten Mann. Homo, du willst tanzen? Lass mal die schwule Scheiße. Versuch per Pirouette meinen Kugeln auszuweichen. Du machst A Cappella Battles, heißt es ist legitim. Sag ich Spaß, hör auf zu rappen, ich hab's endlich geschafft. Mama, guck, wo ich bin, ich hab nix, bis auf Heroin und Nutten im Sinn. Du bist wie Roos, bereit zu schleimen, wo's nur geht. Meine Crew rappt immer gut, denn sie ist gegen das System. Du bist nicht tot, schick, nur weil du gleich tot bist. Joker, trage die Groupies, lieben mich, denn ich bin komisch, bloß süß. Ich will mit deinen Freunden gar nicht reden, deine Crew teilt sich den IQ von einem Esel. Du gehst Blei gießen, ich geh Blei schießen und würd Blei schließen mit nur zwei Hieben. Du bist so hässlich, jeder Spiegel zerbricht. Ich hab deine Emo-Freundin auf dem Friedhof gefickt. Heads finden mich real und wollen mich für die Cypher. Doch schwuchtel, ich komm rum und töte alle einfach.